Nochmal besten Dank überhaupt erstmal für die Möglichkeit, hier jemanden vorzustellen, der leider, wie ich finde, leider halt in der Linken eigentlich gar nicht bekannt ist. Den Namen Isaac Steinberg findet man auf der nur mühsam rekonstruierbaren, keineswegs aber kurzen Liste der vergessenen und eben weitgehend unbekannten Revolutionäre. Steinberg gehört, zumindest auf den ersten Blick, zu den vielen Verlierern des Katastrophenzeitalters, wie das Ex-Hopborn mal genannt hat, dass er gleichwohl als einer der wenigen überlebte. Seine politische Praxis und ihre theoretische Selbstreflexion, die heute hier ein bisschen kürzer kommt, werden von den beiden zentralen historischen Ereignissen bestimmt, die der Epoche der Weltkriege, der missglückten proletarischen Revolution und des Faschismus ihren prägenden Stempel aufdrücken. Das ist einmal eben die russische Revolution, in die Steinberg an exponierter Stelle involviert war. Das ist auch ein Schwerpunkt meiner heutigen Ausführung. Und dann der zweite Schwerpunkt, die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden als den negativen Bezugspunkt seiner späteren politischen Bemühungen. Steinberg ist meines Erachtens nicht nur ein authentischer Zeuge dieser dunklen Jahre, die mit der Hoffnung auf Befreiung begannen und in der Katastrophe der Vernichtung endeten, sondern auch ein emanzipatorischer Geist, dessen Erbe keineswegs allein musealer Natur ist. Das wäre jetzt vor allem das, wenn man sich theoretisch da mehr reinbewegt, was ich in meinem Buch ein bisschen weiter ausgeführt habe, zu diskutieren, was denn jetzt alles noch auch in theoretischer Hinsicht davon Interesse ist. Ich werde das halt wie gesagt nur anreißen. Ich will Ihnen jetzt mal heute hier vor allem vorstellen als Person, als politische Person. Steinberg wurde am 13. Juli 1888 in Dünaburg, dem damals russischen Dwinsk und heutigen litauischen Daugavpilsen geboren. Er entstammte einer reichen orthodoxen jüdischen Kaufmannsfamilie, die in Wilna ansässig war. Seine Erziehung war streng religiös, wobei dies in der Familie Steinberg nicht als im Gegensatz zu den Werten einer spezifisch jüdischen Aufklärung verstanden wurde. Heißt auf gut Deutsch, dass Bildung eine große Rolle gespielt hat und eben nicht nur religiöse Bildung, da werde ich gleich ein bisschen was zu sagen, sondern auch weltliche Bildung. Also das ist auch ein Rabbiner-Hintergrund in der Familie, dass halt Bildung in dem Sinne auch ja, in sozialistische Richtung, aber auch ganz normale oder typisch bürgerliche Bildung und die Aufklärungsphilosophie etc. eine große Rolle in dem Haushalt gespielt hat. Der junge Isaac erhielt häuslichen Talmudunterricht, den er noch als Student vertiefte. Die religiösen Gebote des Judentums nahm Steinberg nicht nur sehr ernst, sondern verband mit ihnen schon in frühen Jahren eine besondere politisch-moralische Verantwortung. Die Bedeutung der Befolgung der religiösen Gebote in der Familie Steinberg lässt sich vielleicht am besten anekdotenhaft illustrieren. Für den Besuch eines Gymnasiums, an dem es möglich war, am Sabbat nicht schreiben zu müssen, also dem Gebot der Ruhe von Arbeit nachgehen zu können, zog die Familie extra nach Pernau bei Riga, wo er dann ein Gymnasium besuchen konnte, wo ein Liberaler das Ganze geleitet hat, wo das überhaupt möglich war. Ein weiteres, vielleicht auch grelles Licht auf seine religiöse Strenge wirft eine Geschichte von 1907. Also als 19-Jähriger war er im Gefängnis, da war er schon in der Partei der Sozialrevolutionäre unterwegs und da unterschrieb er dann seine Entlassungspapiere nicht, weil sie ihm auf einem Sonntag, also am Sabbat vorgelegt wurde und dann durfte er noch ein paar Tage länger da verbringen. Das waren seine Eltern dann nicht mehr ganz so witzig, aber das zeigt vielleicht doch, wie ernst und wie wichtig Zeit seines Lebens diese religiöse Bindung war. Ja, von Lenin wird auch immer wieder kolportiert, mit denen er dann ja in der Oktoberrevolution zu tun bekommen hat, dass der da ziemlich von genervt war, dass er selbst zu den Zeiten das nicht abgelegt hat, halt seiner religiösen Orthodoxie zu folgen. Dennoch, und dies macht das Spezifikum von Steinbergs jüdischer Religiosität aus, werden die zu befolgenden Gebote von ihm nicht allein als gottesfürchtiger Selbstzweck, sondern darüber hinaus eben als Ausdruck einer universalen Moral verstanden. Das Judentum galt für Steinberg als eine religiöse Konfession, deren Besonderes darin liegt, als Allgemeines zu wirken. Ein gleichsam allmenschlicher Auftrag Gottes mit politischen und moralischen Implikationen, die den ethischen, auch den Geist Kants atmenden Sozialismus Steinbergs letztlich fundieren. Das wäre ein Thema für sich, das genauer auszuführen. Eine Stelle aus dem Buch Australia, The Unpromised Land in Search of a Home, von 1948, in dem Steinberg seine Erfahrungen mit der Suche für ein Territorium für die verfolgten Juden Europas in Down Under wiedergibt, ich werde dazu nachher noch ein paar Sätze sagen, kann dies der Chronologie vorausgreifend in seinen eigenen Worten vielleicht am besten verdeutlichen. Auf die göttliche Auserwähltheit des jüdischen Volkes Bezug nehmend, dem Antisemiten seither ja beliebtes Projektionsobjekt eigener, verdrängter Sehnsüchte nach Ruhm und Macht, hebt Steinberg die hiermit verbundene Verpflichtung des Stammes der Israeliten hervor. Zitat: I want to master the world because I'm a German, says the one. I want to serve the world because I'm a Jew, says the other. Das ist so seine wesentliche Gesichtspunkt, wie er halt Judentum und allgemeine Moral zusammenbringen will. Doch zurück jetzt erstmal zum jungen Steinberg. Mit klassischer wie religiöser Bildung im Gepäck nimmt Steinberg unmittelbar nach seinem Abitur 1906/07 das Studium der Rechtswissenschaften in Moskau auf. Hier gerät er aufgrund seines politischen Engagements nach kurzer Zeit mit der zaristischen Despotie in Konflikt. Steinberg war zu diesem Zeitpunkt eben schon bereits Mitglied der 1901 gegründeten Partei der Sozialrevolutionäre, deren linker Flügel seine politische Heimat bleiben sollte. Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass jeder die Partei der Sozialrevolutionäre kennt, werde ich mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Diese Partei der Sozialrevolutionäre entsprang der revolutionären Bewegung der Narodniki, den sogenannten Volkstümlern, deren Ursprünge in die 1860er in Russland zurückreichen. Der politische Bezugspunkt der Narodniki war nicht das noch kaum vorhandene Proletariat damals, sondern die Masse der seit Jahrhunderten geknechteten und ausgebeuteten Bauern. In den Bauern sah man ein moralisch unschuldiges, noch nicht aristokratisch oder bürgerlich verdorbenes Element, das freilich der Aufklärung bedarf, die durch das sogenannte ins Volk gehen der Intellektuellen vollbracht werden sollte. Also das war auch Praxis, gelebte Praxis von einigen, die dann halt probiert haben, unter den Bauern zu agitieren. Positiver sozialmaterieller Bezugspunkt ihrer revolutionären Konzeption war die russische Dorfgemeinde oder die Bodengemeinschaft, die als kollektives Gegengewicht gegen das Privateigentum und als Ausgangsbasis eines agrarischen Sozialismus verstanden wurde. Ich weiß nicht, ob ein oder andere den Briefwechsel von Marx kennt mit einer russischen Sozialrevolutionärin, wo es dann auch um die Frage geht, inwiefern ob es möglich ist, dass der Sozialismus in Russland nicht erst durch den Kapitalismus durch muss und eben an diese Bodengemeinde direkt anschließen kann. Das war so eine Frage und die Partei der Sozialrevolutionäre, die haben schwer in diese Richtung tendiert. Und eben die primäre revolutionäre Kraft war für die eben nicht die Arbeiterschaft. Die haben sie nicht vernachlässigt, jedenfalls nicht Isaac Steinberg dann, aber primär waren es die Massen der Bauern. Also jedenfalls eine Revolution ohne die oder gegen die gar in Russland war für die ein Ding der Unmöglichkeiten. Das war auch ein ganz großer Reibepunkt da mit den Bolschewisten. Ich werde das nachher ein bisschen ausführen. Ja, seine Mitgliedschaft in der Partei der Sozialrevolutionäre oder PSR, ich werde es vielleicht auch mal abkürzen, und seine revolutionäre Aktivität brachten ihn den schon angesprochenen Gefängnisaufenthalt ein, dem sich eine dreijährige Verbannung nach Sibirien anschließen sollte. Steinberg entkam diesem klassischen Schicksal russischer Revolutionäre, indem seine Strafe in ein zweijähriges Exil umgewandelt wurde. Er zog mit seinem Bruder Aaron nach Heidelberg, wo schon früher einige seiner nächsten Verwandten studiert hatten. Steinberg schloss in Deutschland, also in Heidelberg, 1910 seine rechtswissenschaftliche Ausbildung mit einer Dissertation ab, die von dem bekannten Rechtsphilosophen Gustav Radbruch betreut wurde, für dessen wertvolle Winke und Anregungen der junge Akademiker dankbar blieb. Noch nach der stürmischen Zeit der Oktoberrevolution bestand ein freundschaftlicher Briefverkehr und Austausch zwischen ihnen. Sein jüngerer Bruder Aaron folgte ihm, indem er ebenfalls das Studium der Philosophie und der Rechtswissenschaften aufnahm, also auch in Heidelberg, welches er ebenfalls mit einer Dissertation abschloss. 1913 war das. Ich will ganz kurz auch was zu Aaron Steinberg sagen. Ich will ihn hier nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, wo ich jetzt aber auch von der Thematik nicht ganz so drin bin. Aber weil es auch eine ganz interessante Persönlichkeit ist, denke ich, ja, dass das von Interesse ist. Also Aaron Steinberg war Sekretär und Mitbegründer der russischen Philosophenorganisation Vollfieler in St. Petersburg, die bereits Anfang der 20er von den Bolschewiken verboten wurde. Im deutschen Exil dann hier in den 20er Jahren der Weimarer Republik hat Aaron Steinberg die 10-bändige Ausgabe der Weltgeschichte des jüdischen Volkes des großen jüdisch-russischen Historikers Simon Dubnow ins Deutsche übertragen. Auch Aaron Steinberg hat ein recht umfangreiches Werk hinterlassen, das unter anderem eine 1936 auf Deutsch erschienene Dostojewski-Interpretation umfasst, sowie zahlreiche zum Teil gesammelte philosophische, in verschiedensten Sprachen geschriebene Aufsätze. 1941 trat er in die Führungsriege des Jüdischen Weltkongresses ein, wo er 48 bis 68, also 1968, den Vorsitz des Kulturausschusses innehatte und den Kongress zugleich bei der UNESCO vertrat. 1975 ist Steinberg dann, also Aaron Steinberg, in London verstorben. Und 1983 hat eben der Jüdische Weltkongress ein Buch mit gesammelten Aufsätzen, das ist ziemlich spannend, also schwer zu bekommen hier in Deutschland, von Aaron Steinberg herausgegeben. Das heißt History as Experience, Aspects of Historical Thought, Universal and Jews. In New York ist das erschienen. Es enthält, zumindest das will ich hier erwähnen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, auch einen ganz interessanten Aufsatz über Lukas' Geschichte und Klassenbewusstsein von 1924, also sehr zeitnah. Eine Antwort darauf. Ursprünglich ist dieser Aufsatz auf Russisch erschienen und da hat man die englische Version. Das Problem ist bei den Steinberg-Brüdern, ja, dass ziemlich viel auf Jiddisch vor allem erschienen ist. Also, und das ist auch eine Barriere dessen gewesen, was ich eigentlich rezipieren konnte, weil ich kein Jiddisch lesen kann. Also wenn das dann auch, vor allem auch wenn es Hebräisch dann geschrieben ist, das waren dann Grenzen von dem, was da alles noch an Material zu erschließen wäre. Ich glaube, ich kann trotzdem ganz gut was vortragen, weil er eben dann, ich werde darauf zurückkommen, im deutschen Exil hier war und auch auf Deutsch eine ganze Menge veröffentlicht hat. Aber da gibt es ganz viele Materialien, die eigentlich mal gesichtet werden müssten. Und so kommt auch so ein Aufsatz da zustande, den kannte ich auch bis vor kurzem nicht, von 1924 halt eine Auseinandersetzung mit Lukács, die wirklich auch ganz spannend ist. Ja, zurück aber zu Isaac Steinberg, ich will das hier nicht zu weit ausufern lassen. Von zentraler Bedeutung war für jene Zeit in Heidelberg, dass die Eltern den beiden Exilanten einen persönlichen Talmudlehrer mit nach Heidelberg schickten. Es handelte sich dabei um den zum Rabbiner ausgebildeten, nicht aber praktizierenden Salman Baruch Rabinkow. Rabinkow hatte nicht nur großen Einfluss auf den intellektuellen Werdegang der Steinberg-Brüder. Also Isaac Steinberg promovierte im Übrigen mit der Studie Die Lehre vom Verbrechen im Talmud, eine juristisch-dogmatische Studie. Sondern dieser Rabinkow hatte nicht nur auf die beiden dann großen Einfluss, sondern er wurde zu einer ziemlich wichtigen Gestalt im jüdischen Geistesleben in Deutschland in der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Zu dem Kreis seiner von ihm begeisterten Schüler zählten, um hier nur zwei bekanntere zu nennen, zum einen Erich Fromm und dann der spätere israelische Präsident Salman Rubaschow. Da gibt es noch eine ganze andere Garnison von dann später bekannten jüdischen Führungspersönlichkeiten, Intellektuellen, die hier in Deutschland mit ihm Kontakt hatten. Und ja, da gab es halt so einen Lesekreis, oder wie man sowas heute vielleicht nennen würde, wo dann ein wichtiger Austausch zu der Zeit bestand, wo man sagen kann, dass gerade hier in Deutschland nach so einer Zeit der Assimilation und so eine jüdische Generation hier auch war, die vielleicht nicht mehr ganz so dieses Wissen über ihre eigene Kultur hatten, was dann gerade aus Osteuropa dann durch eine, ja, mit einer ganz anderen Kraft hier nochmal vermittelt wurde und auf einen recht fruchtbaren Boden gefallen ist. Steinberg selbst kehrte 1910 zurück in seine russische Heimat, wo er zwischen 1910 und 14 in Moskau als Rechtsanwalt arbeitete und 1914 heiratete. Aufgrund einer abermalig politisch bedingten Verhaftung zog Steinberg daraufhin in die Stadt Ufa am Ural, wo er sich weiterhin in der PSR, also Partei der Sozialrevolutionäre, engagierte, als Delegierter auf ihren Parteitagen fungierte und als Verfasser zahlreicher Beiträge in den Parteiorganen auftrat. Während Steinberg im Ersten Weltkrieg zum strikten Internationalisten wurde, geriet er im Revolutionsjahr 1917 in den Strudel der Weltgeschichte, die er an entscheidenden Stellen mitprägte, auch wenn es ihm vergönnt war, sie in seinem Sinne zu entscheiden. Steinberg gehörte während der russischen Revolution dem linken internationalistischen Flügel der Partei der Sozialrevolutionäre an. Diese zerbrach, durchaus vergleichbar mit der marxistischen Arbeiterbewegung aufgrund der Frage von Krieg und Frieden, sowie ihrer passiven Haltung im revolutionären Geschehen, welches von den Massen vorangetrieben wurde. Als sich die linken Sozialrevolutionäre im November 1917 dann zu einer eigenständigen politischen Partei, PLSR, formierten, war Steinberg wieder federführend involviert. Nach heftigen parteiinternen Debatten trat die PLSR am 10.12.1917 als Juniorpartner der Bolschewiki der revolutionären Regierung, dem sogenannten Rat der Volkskommissare, bei, also nach der Oktoberrevolution. Gemeinsam war den ungleichen Revolutionären der Glaube an die Legitimität der sozialistischen Oktoberrevolution und die Begeisterung für die von den Massen in Lebens gerufene Sowjetmacht. Und das auch für Steinberg gilt als Zeit seines Lebens. Also das hat er nie revidiert. Hat 1953 nochmal ein Buch über die russische Revolution rausgebracht, die eine, auf Englisch ist das dann erschienen, das ist auch ganz lesenswert, eine erstaunliche Kontinuität in der Bewertung der Ereignisse dokumentiert. Also wenn man seine Schriften aus den 20er Jahren kennt, danke, und dann das nochmal durchliest, was er 1953 schreibt, dann kann man sagen, dass er seiner Linie relativ oder sehr treu geblieben ist. Aber mit dieser Gemeinsamkeit halt, diesen positiven Bezugspunkt der Oktoberrevolution, der Begeisterung für die revolutionären Massen, das war eigentlich der einzige Punkt, wo halt die Bolschewiken mit den linken Sozialrevolutionären überhaupt zusammenkamen. Inhaltlich war das sehr viel problematischer. Mehr als ein strategisches Bündnis auf Zeit war zwischen den autoritären Marxisten um Lenin und den freiheitlichen, marxismuskritischen, ich würde nicht unbedingt sagen marxismusfeindlichen, linken Sozialrevolutionären kaum denkbar. Ihr Sozialismusbegriff und vor allem auch ihr Verständnis von Befreiung lagen meilenweit auseinander. Ich habe es vorhin ganz kurz ja schon erwähnt, dieser Bezugspunkt halt der Bauern, der ist bei den linken Sozialrevolutionären sehr positiv und bei den Bolschewisten bekanntermaßen war das zumindest eine schwierige Angelegenheit, wenn nicht teilweise sogar eine feindliche. Die PLSR im Allgemeinen und Steinberg im Besonderen hofften, mittels einer Politik der Vermittlung einerseits die Errungenschaften der Oktoberrevolution gegen die um sich greifende Konterrevolution zu verteidigen, andererseits den diktatorischen Kurs der Bolschewiki aktiv einzudämmen. Das war eine Illusion, glaube ich, aber das war zumindest das, was sie meinten können zu tun. Insbesondere Steinberg, und das macht es jetzt auch so spannend, den Posten des Justizkommissars innehabend, bekämpfte den sich langsam, aber stetig etablierenden roten Staatsterror. Neben ständigen Konflikten mit Lenin, von denen er berichtet in seinen autobiografischen Aufzeichnungen, war sein Intimus Czerninski der Vorsitzende der im Dezember 1917 gegründeten Cheka, also der sowjetischen Staatssicherheit, will ich jetzt mal übersetzen. Steinberg schaffte es immer wieder in diesen paar Monaten, also wir reden jetzt von einem Zeitraum, halt Dezember, im November treten sie da ein und werde gleich sagen, wieso. Im März ist dann schon wieder Ende mit dieser Partnerschaft. Aber in der Zeit probiert er immer sozusagen diesen um sich greifenden Terror, der an kein Recht gebunden ist, ja irgendwas entgegenzusetzen. Als eben Justizkommissar. Ja, das ist eine schwierige Mischung, was da sich schon etabliert. Zugunsten Einzelner sind die da auch noch erfolgreich, dem offenen und willkürlichen Terror immer wieder ja, ein wenig in eine Parade zu fahren, will ich da mal sagen. Das Ziel der Abschaffung des Staatsterrorismus hat er bekanntlich nicht erreicht. Insgesamt war dem Vorhaben der PLSR, die bolschewistische Diktatur gleichsam von innen zu bekämpfen, das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, vielleicht besser gesagt, wenigstens zu domestizieren, wenig Erfolg beschieden. Man kann sogar, wenn man jetzt hart urteilt, den Spieß umdrehen. Ohne die Partei der linken Sozialrevolutionäre wären die Bolschewiken gescheitert, da sie sowohl auf deren Popularität unter den bäuerlichen Massen als auch auf deren organisatorische Fähigkeiten bauen mussten. Also die Bolschewisten allein, ob die die Oktoberrevolution hätten durchbringen können unter den Bedingungen, den damaligen, da kann man Fragezeichen hintersetzen. Also die PLSR hatte vor allem die Massen halt auf dem Land hinter sich und wirklich, es war eine feste Basis, die sie da hatten. Ja, im gewissen Sinne waren die linken Sozialrevolutionäre in vielerlei Hinsicht ungewollt die Steigbügelhalter des Bolschewismus, der sich, als die Chance geboten war, seinen libertären Konkurrenzen vom Hals zu schaffen, das auch taten. Ich werde auch gleich den Anlass nachher noch nennen. Diese Politik der PLSR war stets durch die Tragik bestimmt, so würde ich das jedenfalls bezeichnen, zwischen dem Polen der Konterrevolution und dem bolschewistischen Willen zur Macht zermalmt zu werden und widerwillig der Selbstzerstörung der Oktoberrevolution durch Lenin und seine Genossen zuarbeiten zu müssen. Das ist jedenfalls die Atmosphäre, wie Steinberg das dann auch immer wieder schildert, wie man sich halt zerrissen gefühlt hat. Ne? Es sind dann auch spätere Gefängnisaufenthalte, 1919, 1920 sitzen sie jetzt, fühlen sich als die eigentlichen Revolutionäre und auch der Oktoberrevolution noch total verbunden, auch zu jedem Zeitpunkt beim Bürgerkrieg auf der, ich sag jetzt mal, richtigen Seite gestanden und dann wird man auf einmal eingeknastet von der Revolution selbst und dann beschreibt er halt die Verwirrung unter den Leuten, wie sie halt dann im Bau sitzen, halt jetzt nicht mehr vom Zarismus eingeknastet, sondern eben von den eigentlich ehemaligen ja, Genossen, wenn man so sagen kann. Bei all dem, was die damals wussten, wie schwierig das werden könnte mit dem Bolschewisten, das war auch eine lange umstrittene Frage, soll man mit denen jetzt zusammengehen oder nicht? Und dann hat man es halt gemacht und dann ja, kommt man in so eine Situation, dass man eigentlich, egal was man macht, ist verkehrt, um es auf gut Deutsch zu sagen, weil die Situation, also die Handlungsbedingungen ans Unmögliche grenzen. Das ist so ein bisschen auch der Tenor, wenn man bei Steinberg das liest, dass er viel von tragischem Geschehen auch immer wieder spricht oder von Situationen, die unmögliche Entscheidungen immer wieder heraufbeschworen haben. Ja, also diese Regierungskoalition zerbrach bereits, ich habe es ja schon gesagt, im März 1918. An den seit November 1917 geführten Friedensverhandlungen mit dem Deutschen Kaiserreich in Brest-Litowsk. Anders als von den Bolschewiki unterstellt und von der sowjetischen Geschichtswissenschaft dann willfährig tradiert, war die ablehnende Position der linken Sozialrevolutionäre nicht kleinbürgerlich-nationalistisch. Also das wurde dann immer unterstellt, ne, dass die dann irgendwie russophil wären oder so. Also diese Position gab es auch überall, aber gerade bei den linken Sozialrevolutionären nicht. Während Lenin durch den Frieden mit dem deutschen Imperialismus der Revolution eine Atempause, so hat das Lenin immer genannt, verschaffen wollte, zu der es nie kam, sahen die linken Sozialrevolutionäre in dem Pakt mit dem militaristischen Chauvinismus des Kaiserreichs einen Verrat an der Revolution und am sozialistischen Internationalismus. Steinberg plädierte damals nicht für einen revolutionären Krieg, sondern für einen revolutionären Partisanenkampf, der sich dem deutschen Friedensdiktat nicht beugte, ohne doch das Massenabschlachten des Weltkriegs fortzuführen. Kurze Unterscheidung, die man da vielleicht jetzt nicht gleich so auf dem Schirm hat, wenn da irgendwie revolutionärer Krieg, da Partisanenkampf. Da ging es darum, dass Steinbeck es abgelehnt hat, das über ja, eine Zwangsrekrutierung zu machen. Also die Rote Armee war ja gerade im Aufbau und Position Trotzkis etc., die war dann halt schon zu dem Zeitpunkt relativ autoritär und da meinte Herr Steinbeck, das funktioniert eh nicht, wenn wir da die Leute zu zwingen, sondern wir müssen auf die Freiwilligkeit der Massen setzen und das als eine Gegenposition, dass wir die Deutschen halt mit denen keine Friedensverhandlungen machen, beziehungsweise so einen Diktatfrieden ablehnen, nicht aber jetzt mit einem Probieren selber, mit einer, auch gerade nicht mit einer nationalistischen begründeten Position jetzt die Deutschen anzugreifen, sondern über einen revolutionären Partisanenkampf, das ja irgendwie von unten subversiv irgendwie zu zerstören. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das mag ich gar nicht beurteilen, aber das war so seine Position. Und vor allem war sie nicht nationalistisch. Und das wäre jetzt, wenn man so die Sachen anguckt, die dann immer, wenn denn mal die linken Sozialrevolutionäre überhaupt in der sowjetischen Geschichtsschreibung eine Rolle spielen, dann ist das immer so, dass das so ein kleinbürgerlicher Haufen war und entscheidend im Moment dann womöglich nationalistisch. Das stimmt für die rechten Sozialrevolutionäre, von denen sie sich abgespalten haben, in Teilen vielleicht, aber für die linken Sozialrevolutionäre und auch gerade für Steinbeck stimmt es überhaupt nicht. Also das ist wirklich eine Denunziation. Ja, damals kam es aber zu keiner Verständigung zwischen den beiden eben sehr ungleichen Regierungsparteien. Lenin setzte sich durch, ganz nebenbei war das ein ganz harter Kampf innerhalb der bolschewistischen Partei selbst, daran ist er fast zerbrochen. Bukharin war ein ganz großer Gegner von dem Kurs, den Lenin damals gefahren hat und andere Linkskommunisten. Aber Lenin hatte damals schon so die Autorität inne, dass er mit Rücktritt halt massiv gedroht hat und letztendlich haben sie dann, ja, haben sie die Einheit der Partei über ja, diese Gesinnungsfrage dargestellt und so konnte sich Lenin überhaupt nicht durchsetzen. Aber intern, wenn man sich das nochmal auch anguckt, es gibt ein hervorragendes Buch, wer dafür historische Details Interessen hat, von, ich weiß jetzt nicht, wie der Vorname von dem Historiker heißt, Rabinowitsch, das erste Jahr der Sowjetmacht. Da ist das auf 500 Seiten dargestellt, wirklich diese Regierungsbildung, auch gerade mit den linken Sozialrevolutionären, die spielen da auch eine große Rolle und wo das auch zeigt, welche internen Konflikte, das weiß man vielleicht heute auch gar nicht so, innerhalb der Bolschewisten selbst getobt haben. Zwischen Rechten, Kamenev, dann den leninistischen Kurs und dann vor allem auch den, wirklich in Anführungsstrichen, Linksabweichlern, Bukharin etc., wo es dann wieder Punkte gab, wo die mit den linken Sozialrevolutionären relativ nah waren, aber halt nur relativ. Und Lenin war aber schon die Figur damals, dass er sich trotz alledem, dass er eigentlich von allen Seiten Gegenwind hatte, letztendlich durchsetzen konnte und dann diesen Frieden von Brest-Litowsk durchgedrückt hat. Also Frieden in Anführungsstrichen, muss man dazu auch wirklich sagen. Ja, also Lenin setzte sich nun durch, woraufhin Steinbeck und seine Genossinnen den Rat der Volkskommissare verließen, also die Regierungsbeteiligung aufkündigten, ohne indessen aus der Organisation der Sowjets auszusteigen oder gar den Kampf gegen den einstigen Verbündeten aufzunehmen. Das hat man nicht getan. Die Taktik der PLSR war es vielmehr bis zum Juli 1918, auf allen Ebenen für die eigene Politik zu agitieren, und zwar auf Basis der Errungenschaften der Oktoberrevolution. Also das Letzte, was sie sich vorhalten lassen wollten, waren, dass sie Konterrevolutionäre wären. Das war jetzt immer die schwierige Sache. Ja, aber wie will man jetzt agieren, wenn man meint oder merkt, dass die Bolschewisten schon einen Kurs fahren, den wir nicht mehr mittragen können und gleichzeitig sieht, dass die Konterrevolution schon am Toben ist und der Bürgerkrieg langsam ausbricht, was macht man jetzt eigentlich? Und das ist immer das, wo es schwierig ist, da einen richtigen Kurs zu finden. Sowohl die Regierungsbeteiligung als auch eben dieser Austritt waren eben auch innerhalb der PLSR sehr umstritten. Steinbeck war in die jeweiligen Diskussionen immer direkt involviert. Hoffte er noch, bei aller Kritik am bolschewistischen Vorgehen im Oktober 1917 als Volkskommissar der Politik der Bolschewiki Paroli bieten zu können, so unversöhnlich war er angesichts der Friedensverhandlungen oder des Friedensvertrags von Brest-Litowsk. Auch wenn er die Haltung des Ausgleichs und der Vermittlung nie ablegte und beide Augen zudrückend eher für Verhandlungen als für Konfrontation mit den autoritären Kommunisten eintrat, also war häufig auf Ausgleich dann doch irgendwie ausgerichtet, nahm die Geschichte damals einen Verlauf, der dieses schwierige Vorhaben für ihn am Ende sabotierte. Es war die aggressive Agrarpolitik der Bolschewiki sowie ihr zunehmend von Lenin offenen vertretenes Bekenntnis zur proletarischen Diktatur, die im Frühjahr und Sommer 1918 zur totalen Entfremdung zwischen den beiden revolutionären Kräften führte. Ging es auf den Parteitagen der PLSR, die sich ja erst im November gegründet haben, dann gab es schon wieder erste Parteitage im März, noch hoch her, da gab es vor allem Programmdiskussionen, so schweißten die bolschewistische Versorgungsdiktatur und ihre Gewaltmaßnahmen gegen die Bauern, das war ja immerhin der sozialrevolutionäre Hauptklientel, die Partei fest zusammen. Während des 5. allrussischen Sowjetkongresses, der vom 4. bis 10.07.1918 in Moskau tagte und durch bolschewistische Wahlmanipulation und aggressive Stimmungsmache geprägt war, entschied man sich, zur alten Taktik des individuellen Terrors überzugehen. Die PLSR verübte am 6.7.1918 einen tödlichen Anschlag auf den deutschen Botschafter Graf von Mirbach. Steinberg, der damals im Auftrag der Partei in Westeuropa war, verteidigt retrospektiv dieses, wie ich meine, wenig vorbereitete Vorhaben. Es sei den linken Sozialrevolutionären um ein Fanal gegangen, das die Schwäche Deutschlands bloßstellen sollte, die militärische Schwäche. Darum ging es vor allem, dass man sich von denen eigentlich nicht erpressen lassen kann, weil es an der Westfront eh auch ja, mehr oder weniger vom Niedergang war. Das war auch eine ganz richtige Einschätzung. Nur, jetzt kommt das Problem. Keinesfalls sei es auch ein Aufstandsversuch gegen die Bolschewiki gewesen, ja, wie er glaubhaft bezeugt. Trotz allem, und das ist es jetzt, was man hätte ahnen können, nutzten natürlich die Bolschewiki genau jenen Vorwurf, eben, dass es ein Aufstand gegen die Sowjetmacht sei oder gegen die Oktoberrevolution, um sich ihrer linken Konkurrenz zu entledigen. In einer geballten Aktion, das sind da militärische Kämpfe in Moskau, und mittels vieler politischer Prozesse und Verfolgung wurde die PLSR dann letztendlich vernichtet. Also man war da noch zusammen halt auf diesem Kongress, der auch wirklich erwartet wurde halt. Ja, saßen auch 400 Leute, auch Abgeordnete der PLSR, und die wurden dann halt festgesetzt. Und dann gab es halt in Moskau selber dann militärische Kämpfe und dann wurde die ganze Führungsriege halt auch von der PLSR ja, gefangen genommen und damit war es das dann. Und in dem Fall, Steinberg probiert das halt zu verteidigen, was man damals machen wollte. Und das ist eben in der Tat, wenn ein ultra schlecht vorbereiteter Aufstand gegen die Bolschewiki gewesen wäre, man hätte sich, ich glaube, das schon denken können, dass die Bolschewisten nur auf so einen Anlass gewartet haben, um sie, ja, um die linke Konkurrenz da loszuwerden. Schwierige Sache, ist natürlich jetzt einfach gesagt im Nachhinein. Als Steinberg zurück dann nach Russland kam, also von dieser westeuropäischen Reise, die er 1918 gemacht habe, wurde er im März 1919 inhaftiert. Nach seiner Freilassung führte er noch Verhandlungen mit den Bolschewiki zur Wiederaufnahme der politischen Kontakte. Diese waren aber selbst in den Nöten des Bürgerkriegs nicht bereit, den Resten der PLSR ein Stück entgegenzukommen. Das weiß man jetzt ja auch geschichtlich. Die darauffolgende Zeit der Illegalität beschreibt Steinberg, der damals in Moskau lebte, als düster und Verfolgung geprägt. Ja, also das ist dann vor allem auch die Sache, dass man jetzt mit denen, wenn man gerade noch mit politisch zusammengearbeitet hat, jetzt wirklich feindlich gegenüberstand. Zudem halt Bürgerkriegszeit, Kriegskommunismus und die Ausführungen, die Steinberg da macht, die sind schon relativ, ja, haben einen sehr düsteren Charakter. Und vor allem, das ist jetzt dasjenige, welche, was ich vorhin ja schon angedeutet habe, diese Tragik, die er immer wieder beschwört oder zumindest darstellen will, es war ein Dilemma, in dem man sich befunden habe. Wie sollte derjenige Weg gefunden werden, welcher der Sowjetmacht die Treue hält, ne, da war nicht gar nicht dran zu rütteln an der Oktoberrevolution für die PLSR, und gleichzeitig eben die bolschewistische Diktatur bekämpft, ohne jedoch der Konterrevolution in die Hände zu spielen. Und das war so ein bisschen die Auswegslosigkeit, in der man sich da bewegte. Nach einer abermaligen Verhaftung und der endgültigen Zerschlagung eben der Partei der linken Sozialrevolutionäre ging Steinberg dann 1923 mit der Hilfe seines Doktorvaters und damaligen Reichsjustizministers Gustav Radbruch ins Exil nach Deutschland. Dort arbeitete er in der Leitung der Auslandsorganisation der PLSR, deren Schwerpunkt im Kampf für die politischen Häftlinge in der Sowjetunion lag. Dies war nicht nur eine Aufgabe, die ihn mit führenden Köpfen der linksradikalen Dissidenz also in Deutschland zusammenbrachte. Er verkehrte in Berlin mit Rudolf Rocker, also dem, sag mal, Cheftheoretiker der Anarchosyndikalisten, dem Publizisten Franz Pfemfert, der die Aktion herausgegeben hat, wo auch einige Veröffentlichungen in die Richtung sind, wo es Aufrufe gibt, halt mit dem Hinweis darauf, wie viele Revolutionäre gerade im sogenannten revolutionären Russland in den Gefängnissen hocken. Und vor allem auch mit Karl Korsch. Da gibt es halt auch einen Austausch. Man weiß heutzutage auch, dass die briefliche Kontakte, kann man ein paar Sachen auch nachlesen. Karl Korsch hat auch Bücher von ihm rezensiert. Da hatte er also regen Austausch mit dem, was ich sagen würde, was heute auch lesenswert ist, was aus der damaligen Zeit von Deutschland herkam. Und diese ganze Sache halt, oder diese Aufgabe, die Revolutionäre in russischer Haft zu unterstützen, verfolgte Steinberg zu dem Zeit seines Lebens. Also das hat er immer wieder in Artikeln, Zeitungen und so weiter darauf aufmerksam gemacht, dass ja in Russland, im vermeintlich revolutionären Russland vor allem, auch gerade noch Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten ohne Begründung größtenteils in Gefängnissen sitzen oder vom Tod bedroht sind. Ja, Steinberg war schon zu Zeiten der russischen Revolution ein vielschreibender politischer Publizist. In Deutschland veröffentlichte er nicht nur seine Erinnerungen an seine Zeit aus der Revolution, das unter dem Titel »Als ich Volkskommissar war, Episoden aus der Oktoberrevolution« von 1929, und sein vielleicht wichtigstes Buch Gewalt und Terror in der Revolution, Oktoberrevolution oder Bolschewismus von 1931. Das Buch von 1929, seine also Erinnerungen autobiografischer Natur, die wurden von Karl Korsch rezensiert. Diese Rezension gibt es auch noch. Ist auch ganz lesenswert in der Gesamtausgabe von Karl Korsch. Und da geht auch daraus hervor, dass er auch das andere Buch, was ich in theoretischer Hinsicht das Wichtigste von Steinbeck finde, dieses Gewalt und Terror in der Revolution, auch rezensiert hat oder rezensieren wollte. Und zwar in der Erstausgabe der Zeitschrift für Sozialforschung, also das Institut für Sozialforschung, ist aber nicht erschienen. Da gab es auch einen Brief an den Herausgeber, Leo Löwenthal, war Korsch auch ein bisschen angefressen, wo denn diese Veröffentlichung geblieben sei. Und die ist halt auch ganz weg, davon gibt es auch kein Manuskript mehr, aber der Herausgeber der Schriften von Karl Korsch, Michael Buckmiller, hat dann den Hinweis da jedenfalls gegeben. Und ich glaube, dass der vielleicht nicht ganz verkehrt ist, dass man das aus politischen Rücksichten lieber nicht gemacht hat, weil das Institut für Sozialforschung damals ja noch enge Kontakte zu Moskau hatte. Wäre eine spannende Sache, weil die andere Rezension, die ist woanders erschienen, so ein ganz kleines Blättchen, irgendwie proletarischer Ärzte oder so, das kriege ich jetzt wirklich nicht auf den Schirm, die ist nämlich auch ganz spannend und diese Auseinandersetzung damit Karl Korsch, was er dazu so schreibt, das ist vielleicht ein Spezialthema, aber wäre eine Sache, die sich auf den Grund zu gehen lohnte. Ja, 1953 will ich es nur noch kurz noch mal erwähnen, das Buch, das ist dann In the Workshop of Revolution, das ist in New York dann erschienen und Toronto. Da bringt er diese Sachen, die er hier auf Deutsch dann halt schon 20er, 30er Jahre veröffentlicht hat, nochmal zusammen, dann auch vom Hintergrund von Stalinismus und so weiter, aber es ist vor allem eine Geschichte der Revolution von 1917 bis zum Aufstand von Kronstadt. Das ist auch ganz lesenswert, ist einer der wenigen Bücher, die man ab und zu mal antiquarisch auch bekommt, also das ist auch ganz gut zu lesen und bringt das halt zusammen, so ein bisschen Theorie mit eben diesen biografisch eingeflochtenen, wie ich das nennen würde, Inneneinsichten in den revolutionären Prozess, gerade der Anfangstage der Oktoberrevolution. Und vor allem mit diesem Hinblick auf die frühe Verselbstständigung der staatstheoristischen Politik. Ich mache jetzt einen kleinen Ausflug in die Theorie-Ecke, sage ich es mal. Ich habe es kurz erwähnt, gerade, dass ich Gewalt und Terror in der Revolution halt von 1931 dieses Buch mit am spannendsten finde. Ich habe das in meinem eigenen Buch da länger rezipiert und auch wiedergegeben, um ganz bisschen vielleicht abreißen zu können, was denn jetzt so Kernelemente seiner Bolschewismus, auch Marxismuskritik sind und was so die Hintergründe seines Sozialismusverständnisses sind. Das ist ja ein bisschen schon angeklungen, ist auf der einen Seite das Judentum, das spielt in der Publikation nicht so eine Rolle, aber man merkt vor allem, dass es ein, ja, ich will es mal sagen, ein moralisch begründeter Sozialismus ist und wenn man die Vokabeln so rausliest, die er da so anbringt, merkt man, dass er halt auch von Kant geprägt ist, ohne dass das expressis verbis erwähnt wird, aber er spricht vom Antinomien des Sozialismus etc. und was er so aufmacht, da merkt man halt, eine kantianische Strömung oder ein kantianischer Anteil im Denken ist da auch stark drin. Ist ja auch nicht unbedingt der schlechteste. Im Mittelpunkt seiner faktenreichen Abhandlung steht die Frage nach dem Verhältnis eben von Terror und Revolution, von Gewalt und Emanzipation. Ausgangspunkt von Steinbergs Ausführung ist das zu konstatierende Faktum, wie er sagt, der Tragik jeder Revolution, die eben darin bestehe, dass sie konfrontiert mit der Gewalt der alten Herrschaft selbst nicht wird auf Gewalt Anwendung verzichten können, was einerseits an sich schon ihrem Ziel der Abschaffung aller Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse widerspreche, andererseits darüber hinaus auch noch die Gefahr ihrer terroristischen Verselbstständigung generiere. Und das hat er ja vor Augen. Aus dieser tragischen Aporie jeder Revolution führt für Steinberg keine geschichtsphilosophische Dialektik hinaus. Also das irgendwie sich von alleine erledigt, in das Reich der Freiheit zu kommen, wo man doch auf dem Boden der Herrschaft es erkämpfen muss, daran glaubt Steinberg nicht. Und beziehungsweise genau an Begründungen, die das nicht sehen, dass das ein ganz elementares Problem ist, da legt er so ein bisschen die Finger in die Wunden und guckt, ob das funktioniert, gerade wie die Begründungen im Bolschewismus dann auch sind, gerade die Gewaltfrage betreffend. Möglich ist allein die Bewusstwerdung dieser Dialektik oder dieser Tragik im Geiste der Revolutionäre selbst. Dieser Akt der bewussten Verarbeitung des Gefühls des Tragischen sei die Basis des revolutionären Gewissens und des Votums für die Autonomie als Movens der Emanzipation. Gegenüber dem marxistisch-bolschewistischen Geschichtsdeterminismus insistiert Steinberg daher auf die autonome menschliche Praxis als zentralen Faktor im Prozess der Emanzipation aus dem Zwang der Natur und der Geschichte. Die in der bisherigen Geschichte sich naturwüchsig gestaltenden sozialen Prozesse, welche die notwendigen Bedingungen der Revolution generieren, negieren demnach keinesfalls die Bedeutung des bewussten politischen Handelns. Ein kurzes Zitat macht das vielleicht ganz deutlich. Die Revolution wird von der Geschichte gemacht, im Sinne von vorbereitet. Aber in der Revolution macht man Geschichte. Zitat Ende. Wenn die Geschichte also kein determinierter Prozess ist und gerade die Revolution als Befreiung vom historisch gewachsenen Zwang ohne die bewusste Praxis der Menschen undenkbar ist, so inneriert dieser auch eine moralische Dimension dieser Praxis. Der in der Revolution sich politisch entfaltende freie Wille bedinge die Verantwortung eben des Revolutionärs für seine Handlungen, die zwar keinesfalls unter frei gewählten Umständen durchgeführt, also das führt er die ganze Zeit selbst vor Augen, welche Bredouillen er kommt, durchgeführt werden, diese Handlungen, aber eben auch nicht durch angebliche Gesetze, irgendwie Naturgesetze sein oder Geschichtsgesetze, erzwungen und somit zugleich immer schon legitimiert sind. Noch ein Zitat. Gewiss, wir fühlen uns verantwortlich, schreibt er, und damit ist alles entschieden. Das bedeutet, dass wir, seien wir auch noch so unbedeutend, Schöpfer dieser Revolution sind. Das bedeutet ferner, dass uns der Gedanke nicht trösten kann, alles komme von Gott oder von der Geschichte. Zitat Ende. Ausgehend von diesen grundsätzlichen Überlegungen fokussiert der linke Sozialrevolutionär sodann die Ursachen der Zerstörung der Revolution recht detailliert, die er, wie einige Anarchisten und auch Rätekommunisten, nicht bloß in den ja keineswegs geleugneten Konterrevolutionären von außen, sondern in der bolschewistischen Politik des Terrors lokalisiert, welche die Revolution von innen her vernichtete, indem sie, wie er sagt, die Seele der Revolution, eben die Massenaktivität, vergiftete. Und das macht er sehr ausführlich und das ist sehr lesenswert, sich das mal anzugucken. Das Buch gibt es ganz nebenbei auch in der Regel antiquarisch ganz gut zu besorgen. Wäre eigentlich ganz schön, wenn es da mal eine gute neue Auflage, vielleicht auch eine wissenschaftlich kommentierte, geben würde, aber zumindest wer sich dafür interessiert, und das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man das mal nicht für einen horrenden Preis bekommt, sich das zu besorgen. Allein der Befreiung der Menschen zuliebe sieht sich Steinberg zu seiner schonungslosen Befragung bolschewistischer Praxis gezwungen. Steinberg moralisiert dabei nicht abstrakt, sondern zwingt auch die Taten der Revolutionäre vor dem Richterstuhl praktischer Vernunft, aus deren unbestechlicher Perspektive der bolschewistische Terror sich in moralischer wie technischer Hinsicht als fatal erweist und Hinblick auf seine Legitimation als haltlos herausstellt. Also er macht das wirklich sehr ausführlich, alle Terrorbegründungen oder Begründungen halt der Diktatur des Proletariats im leninistischen Sinne, die nimmt er wirklich, finde ich, sehr genau auseinander, macht sich's aber da nicht so einfach mit. Ne? Also er bringt dann auch Gegenpositionen, also idealtypisch hat er hier einmal Bolschewismus, die kein Problem mit der Gewalt haben, dann Tolstoyismus, halt ein abstrakter Pazifismus, wo er sagt, das ist beides unmoralisch. Und er ist ja eben einer nicht, der vom Schreibtisch aus darüber irgendwie urteilt, sondern der genau in diese Prozesse involviert war. Und das macht es eben so spannend, das zu lesen. Also weil man merkt, dass da ein politischer, denkender Mensch schreibt mit einem hohen Bildungsgrad, das kann man nicht anders sagen, und eben mit dieser konkreten Erfahrung dessen, was da in Russland abging. Deswegen ist das so, finde ich, so ein spannendes Buch, was sich einfach auch nicht einfach macht. Also er ringt da selber sehr mit, was denn jetzt da die Antwort drauf ist. Ergibt eben diese weitere Stärke der Studie von Steinberg und von seiner Kritik. Sie verbindet eben konkrete Analyse mit prinzipiellen Erörterungen über Wesen und Zweck der Revolution bzw. der Befreiung. Die Grenzen und Probleme seiner Differenzierung, insbesondere derjenige zwischen legitimer, weil notwendiger sozialrevolutionärer Gewalt und eben illegitimen Staatsterrors stets vor Augen, wendet er sein Augenmerk dann auch auf die marxistischen Wurzeln des Bolschewismus. Ist klar, dass er da nicht unbedingt jetzt eine Marx-Exegese vorlegt, wie man sich das heute vielleicht vorstellt oder so, aber so was er heranzitiert, ist ja ganz gut im Thema, was auch die Linkskommunisten betrifft. Also er kannte hier die KAPD, die deutschen, rätekommunistische Fraktion, Hermann Goerta, den niederländischen Rätekommunisten und so, das rezipiert er auch alles. Auf Marx selbst geht er gar nicht so ein, aber eben auf das, was man heutzutage so einen Weltanschauungsmarxismus nennen könnte oder den Marxismus der Zweiten Internationale, und ich glaube, da sind seine Analysen ziemlich treffend. Mit Marx selber jetzt, das ist ein schwieriges Thema, das im Einzelnen auseinanderzunehmen, aber das, was er da vorbringt, fand ich jedenfalls erstaunlich treffend. Steinberg kritisiert natürlich die Idee der Befreiung mittels einer Diktatur, dann vor allem den ökonomistisch verengten Materialismus und eben den politökonomischen Primat der industriellen Arbeiterklasse, also dass die Revolution halt nur von Arbeitern gemacht werden sollte, was er halt unter russischen Bedingungen für ein Unding gehalten hat, und ich glaube, das war es auch. Indem er die ökonomistische Fortschrittskonzeption des Marxismus kritisch beäugt, auch dieser Glaube an die Geschichte, ohne indessen Marx nicht zu bestreitende Einsichten, die Funktionsweise kapitalistischer Ökonomie und Herrschaft abstrakt zu negieren, er war eben auch kein Antimarxist, stellt Steinberg die Spontanität des menschlichen Selbstbewusstseins und eben die Autonomie des Willens als notwendige Bedingung der Möglichkeit der Befreiung heraus. Ja, nicht, dass der Wille da alles kann, aber ohne den geht es nicht und ohne eine moralische Einsicht auch nicht. Der Sozialismus ist ihm am Ende daher auch nur als ein moralisches Projekt begründbar. Ich bringe jetzt noch mal ein Zitat, wo das dann so auch abschließend bei ihm wissen, deswegen ist das jetzt so zusammengefasst, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch. Der Sozialismus ist sittlicher Aktivismus. Nur als eine moralische Bewegung wird der Sozialismus den Menschen befreien oder gar nicht. Zitat Ende. Ja, jetzt will ich zur Biografie zurückkommen, worauf ich mich hier heute schwerpunktmäßig beschränken muss, weil es sonst zu viel werden würde. Wie gesagt, wen das interessiert, ich habe das erheblich ausführlicher in der Publikation mich damit auseinandergesetzt. Und ich kann es nur empfehlen, das wirklich auch nochmal eigenständig zu lesen, weil da, glaube ich, viel zu holen ist. Das ist eine spannende Sache jedenfalls, glaube ich. Gut, Steinberg gab zudem halt dann im deutschen Exil von 1924 bis 1930 das Organ der Auslandsorganisation der PLSR heraus und veröffentlichte die jiddische Zeitschrift Freie Schriften für jiddischen sozialistischen Gedanken, hoffe ich spreche es halbwegs richtig aus, die in 18 Ausgaben von 1926 bis 1937 erschien. Steinberg wendet sich in diesen Jahren zunehmend dem Verhältnis von Judentum und Sozialismus zu, deren Gemeinsamkeit er in einer universalistischen Moral sowie ihren bisherigen Scheitern als Befreiungsbewegung sieht. Mit dem Aufstieg des Faschismus im Allgemeinen und des deutschen Nationalsozialismus im Besonderen trat der Kampf für die Rettung der europäischen Juden in den Vordergrund von Steinbergs politischer Aktivität. Also das ist dann das, wo er politisch aktiv ist. Wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, 1953 bringt er nochmal ein Buch über die russische Revolution raus. Dieses Engagement für die verhafteten oder inhaftierten Revolutionäre, die betreibt er auch die ganze Zeit lang. Aber das, worin er seine ganze Energie setzt, also wirklich seine ganze Lebenszeit geradezu, ist der Versuch, ein Projekt auf die Beine zu stellen, was ich gleich ein bisschen erläutern werde, den vor allem osteuropäischen Juden, die von der Vernichtung bedroht sind, was er 1935 schon ganz hellsichtig sieht, was da heraufzieht. Ja, ein Territorium irgendwo auf der Welt zu suchen, um eine Massenevakuierung, kann man es vielleicht heute so nennen, auf die Beine zu stellen. Während er das Angebot der 1929 gegründeten jüdischen Einwanderungsorganisation beizutreten ablehnte, da er deren Araberpolitik nicht teilte und für eine Zwei-Staaten-Lösung eintrat, also in Palästina, wurde Steinberg in den folgenden Jahren und bis zum Ende seines Lebens ein führender Kopf der jüdischen Freilandbewegung. Kennt man wahrscheinlich auch so nicht, deswegen werde ich da auch ein paar Ausführungen zu machen. Zum Zeitpunkt der Machtergreifung Hitlers befand sich Steinberg gerade in London, von wo er gar nicht mehr zurück nach Deutschland ging. Also er hatte da, glaube ich, einen ziemlichen Riecher für, nie wieder einen Fuß dann nach Deutschland gesetzt. Im Londoner Exil agierte er bis 1935 als Herausgeber der jiddischen Wochenzeitung Das Freie Wort. Zu dieser Zeit mischte er sich durch sein vielfältiges journalistisches Schaffen in die Kämpfe der Zeit ein. Das ist schade, dass die meisten Sachen nach wie vor nicht übersetzt sind, eben nur auf Jiddisch, und dessen bin ich nicht mächtig. Die Sachen gibt es teilweise gesammelt in so einem Buch, was 1951 in Buenos Aires erschienen ist, wo es auch eine jüdische Gemeinde, eine größere gab, wo er auch unterwegs teilweise war. Ja, das kriegt man auch in ganz ausgewählten Bibliotheken hier in Deutschland, aber wenn das wie bei mir der Fall ist, dass das nicht lesen kann, ist das sehr schade, weil ich glaube, da wäre noch eine Menge rauszuholen, was da alles so drin steht, was ich jetzt immer nur erahnen kann, was über andere Schriften, die mir halt zugänglich sind, dann angedeutet wird. Oder halt die englischen Artikel, die er zur damaligen Zeit geschrieben hat, die sind zum Teil zugänglich, wo man dann zumindest, glaube ich, dann drauf schließen kann, was da womöglich auch noch alles vielleicht an Interessanten drin stehen könnte. Ja, der Nationalsozialismus galt ihm damals, gleich 1933 gibt es der Artikel, als die größte Gefahr für die Menschheit und vor allem natürlich für die Juden. Der Kampf gegen ihn war für Steinberg bereits eben mit der Machtergreifung die zentrale politische Aufgabe jener Zeit. Steinberg blieb sich allerdings treu und wählte abermals einen ganz eigenen Weg. Auf der einen Seite lehnte er jeden Antifaschismus ab, der auf den Rücken der vom stalinistischen Terror Bedrängten aufbaut und die Würde von Menschenleben nach zweierlei Maß misst. Also er hat eine Einheitsfront mit den Stalinisten abgelehnt, solange die nicht auch aussprechen, unter welchen Bedingungen Sozialisten ihr Dasein in der stalinistischen Sowjetunion fristen. Also es war jetzt nicht so, dass er da er hat nicht gesagt, dass das unmöglich ist, mit dem Bündnis einzugehen, aber solange man verschweigt, was gerade 36, 37 dann die Schriften, also er äußert sich auch ganz früh und ganz schnell zu den stalinistischen Schauprozessen, verteidigt da ehemalige Gegner eigentlich, die ihn hart angegriffen haben, die Bolschewisten jetzt selber da vor Gericht stehen, und sagt, solange das nicht von den Linken hier in Westeuropa auch anerkannt wird, dass die Sowjetunion auf einem ganz finsteren Pfad ist, können wir mit den Stalinisten zusammen eigentlich nicht zusammenarbeiten, auch nicht gegen die Nazis, weil das ein Bündnis ist, was einfach nicht funktioniert. Inwiefern das ist politisch realistisch ist, mag ich nicht beantworten oder mag ich auch nicht beurteilen, aber das war ihnen wichtig. Ne? Kein vehementes nicht, aber solange das muss anerkannt werden, dass in der Sowjetunion eben nicht die Revolution am Siegen ist, sondern dass er selber eine Konterrevolution tobt. Ja, zum anderen nahm er nun eben die verzweifelte Mission der Rettung der europäischen Juden auf, zu dem ich jetzt noch ein bisschen was sagen wollte, was er vor allem dann halt bis zu seinem Tod mit großem publizistischem und politischem Engagement und Eifer verfolgte. In dem Artikel vor der Katastrophe von 1935 prophezeit Steinberg die Ankunft einer jüdischen Weltkatastrophe, die sich aus den vulkanischen Ausbrüchen der Barbarei und des Judenhasses zusammenbraue und die dringend der praktischen Abwendung bedürfe. Aus dieser Bedrohung heraus entstand die Freeland League, die einen sogenannten jüdischen Territorialismus vertrat, den Steinberg sein Leben lang eben verfolgte und verficht. Die Ursprünge des Territorialismus reichen auf ein Angebot des British Empire zurück, den Juden ein geschütztes Territorium in Uganda zu überlassen. Das war so ein Streitpunkt bei den frühen Zionisten. Der Herzl war davon durchaus zumindest halbwegs angetan, dass er es probiert hat, erstmal den Leuten vorzulegen. Das ist dann so eine Abstimmung gewesen. Ich weiß nicht, ob der dritte Kongress der Zionisten war. Vor allem aus osteuropäischer Seite gab es da Bedenken. Die wollten unbedingt nach Palästina. Für den Herzl gab es ja auch die Alternative mit Argentinien und so weiter. Und bevor das jedenfalls sich darauf festgelegt wurde, dass man auf jeden Fall für die Juden halt Palästina aussucht als diejenige Möglichkeit, gab es da halt mehrere Möglichkeiten, die da im Raum standen. Und die Territorialisten haben eben an dieser Möglichkeit festgehalten, auch jenseits von Palästina Möglichkeiten zu suchen, um die Juden vor allem, das ist dann auch Steinbergs Argumentation, die ich gleich bringen werde, oder Argumente dafür, unter der Bedrängnis Nazi-Deutschland möglichst schnell irgendwo eine Massenauswanderung möglich zu machen, was für ihn zum damaligen Zeitpunkt in Palästina nicht gegeben war. Gut, Palästina sei oder ist auch Steinberg eigentlich das Wunschland gewesen und auch für Herzl, aber eben nicht die einzige Option für die Juden. Auf dem 7. zionistischen Kongress spaltete sich daher 1905 die Bewegung in den klassischen Zionismus und in diesen Territorialismus, der heute halt weniger bekannt ist. Angesichts der nationalsozialistischen Bedrohung gewann der Gedanke der Gründung einer großen jüdischen Kolonie wieder an Aktualität. 1935 kam es in London zur ersten internationalen Konferenz der, wie es auf Deutsch heißt, Freilandliga für territorialistische Kolonialisierung. Schwierig. Die Grundidee des Territorialismus war durch folgende drei Prinzipien bestimmt, jedenfalls gibt die Steinberg so wieder. Erstens, kollektive Kolonisation, nicht individuelle Einwanderung in einen bestehenden Staat, in dem dann die Juden abermals als fremde Konkurrenten wahrgenommen werden und so für Steinberg jedenfalls dann die Gefahr besteht, dass der Antisemitismus dann gleich wieder aufblüht. Diese Kolonien sollten zweitens eine eigene Ökonomie aufbauen, erstmal auf Landwirtschaft begründet, die sich dann einfügt in die bestehenden ökonomischen Zusammenhänge. Aber es ging um, das will man vielleicht sagen, erstmal Selbstversorgung. Als der Anspruch, dass man erstmal halt da, ich weiß es nicht, ob es darum ging, keinen auf der Tasche zu liegen oder so, aber er meint halt, das ist erstmal wichtig, dass man zusieht, dass man auf sein Territorium erstmal die Versorgung selber hinbekommt, bevor man dann im größeren Rahmen dann wirtschaftliche Beziehungen mit dem Reststaat aufnimmt. Nämlich drittens ist dieses Projekt für ihn frei von politischen Ambitionen. Das heißt, es wird keine Staatsgründung unmittelbar verfolgt, sondern eine territoriale Autonomie innerhalb eines schon bestehenden politischen Gemeinwesens angestrebt. An die Stelle von vereinzelter Flucht und Immigration, von kultureller Isolation oder Assimilation als all die Seiten, die man sonst kennt, sollte das Projekt eines kollektiven Neuanfangs treten, das die von Vernichtung bedrohten Juden Europas zu retten bestrebt war. Als möglicher Ort für ein solches Projekt wurde während des Zweiten Weltkriegs primär das Kimberley-Territorium im Nordwesten Australiens auserkoren. Steinberg war im Auftrag der Freeland League zwischen 1940 bis 1943 in Australien, um politische Verhandlungen mit den Australiern zu führen. Auch wenn dieses Projekt letztlich am Widerstand der australischen Zentralregierung scheiterte, fällt Steinbergs Erfahrungsbericht, eben dieses Buch, was ich ganz zu Anfang zitiert habe, Australia, The Unpromised Land, im Ganzen überraschend positiv aus, wenn man es durchliest. Dass dem Vorhaben kein Erfolg beschieden war, ist ihm zwar eine Katastrophe für die europäischen Juden, die auch in bewegten Worten in bestimmten Schriften da wiedergibt. Nicht jedoch ist es ihm ein Argument gegen den verfolgten Plan als solchen. Entsprechend führte Steinberg sein Vorhaben, nun von seiner letzten Wahlheimat New York aus, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und auch nach der Gründung Israels weiter. In Suriname gab es dann nochmal so ein Projekt, wo er dann unterwegs war, ist bekanntermaßen auch nichts draus geworden. Steinberg und die Freeland-Bewegung verstanden sich zumindest vorerst weniger als Konkurrenzprojekt zum Zionismus, also dieser klassischen Art, die sich auf Palästina konzentriert, denn seine bitter notwendige Ergänzung. Die dringende Rettung der Juden vor dem Nationalsozialismus erschien ihnen als unmögliches Vorhaben, wenn einzig und allein die Besiedlung Palästinas zur Option stünde. Steinberg beklagt, dass es auch die zionistische Intransigenz gewesen sei, die es verhindert habe, Juden in einem größeren Ausmaß aus dem von Hitler besetzten Europa zu evakuieren. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Die Gründung des Staates Israel kam für ihn daher auch nicht einer Lösung des Problems der Juden gleich. Die Besiedlung Palästinas wie auch die Gründung und das Existenzrecht Israels stand für Steinberg angesichts der Nazi-Barbarei nie zur Disposition. Also lässt er sich deutlich darüber aus, dass es daran nicht zu rütteln gibt. Nur die Sache ist eben, ob das die einzige Möglichkeit zur damaligen Zeit war und ob das nicht auch Probleme mit sich bringt, was man da verfolgt hat. Und vor allem das legt er in seinen späteren Schriften oder Einlassungen, wieso er auch in diesem Projekt so festhält, vor, dass Israel in Probleme gerät, die was mit Staatspolitik zu tun haben. Ich werde das noch ganz kurz hier anreißen. Er wehrt sich vor allem, das kommt auch in so ein paar Artikeln raus, dagegen von Hitler noch postmortem die jüdische Politik diktiert zu bekommen und pocht eben darauf, dass die Juden in Europa durchaus nicht weniger zu Hause seien als im Heiligen Land. Was er zudem zurückweist, ist eben die Idee, dass die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina eben das einzig mögliche und zugleich das beste Vorhaben für die Juden sei. Von Anfang an lehnt er, das hatte ich ja kurz erwähnt, die Kolonialisierung Palästinas ab, die sich mit Gewalt und auf Kosten der arabischstämmigen muslimischen Bevölkerung durchsetzt. Also das widerspricht halt diesem hohen moralischen Anspruch, den er dem Judentum unterstellt, dass das, wenn das die Voraussetzung der ganzen Sache ist, meint er, ist das schon ein Problem an sich. Steinberg betont, dass Zionisten und Territorialisten, die ja ganz zu Anfang auch, wie gesagt, zusammensaßen, ursprünglich eigentlich dasselbe wollten, eben ein freies, unabhängiges und friedvolles Leben für die Juden. Er schätzte insbesondere die sozialistische Strömung des Zionismus und die Kibbutzim-Bewegung, da gibt es sehr positive Beziehungen, er blickte jedoch in der Gründung des Staates Israels und seiner Entwicklung für ihn eine Wiederkehr einer schlechten Erfahrung, die er eben bereits in der russischen Revolution gemacht hatte, dass die Staatsmacht die Idee der Befreiung, für deren Universalität die Juden im Besonderen stehen müssen, korrumpiert. Er hebt deswegen immer wieder hervor, dass nicht im Vordergrund stünde, welches Land eigentlich zu besiedeln sei, sondern dass die Besiedlung den Menschen und vor allem ihrer jüdischen moralischen Integrität dienlich zu sein habe. Und da hat er seine Zweifel, ob das in einer feindlichen Umgebung, wie er das auch beschreibt, halt, wenn man jetzt da sich zu sagen zwischen arabischstämmige Bevölkerung setzt und auch mit Staaten drumherum, von denen man ausgehen kann, dass sie potenziell antisemitisch gestimmt sind, überhaupt die Möglichkeit hat, irgendwas Freiheitliches zu schaffen. Und deswegen meint er nach wie vor, dass das außerhalb von Palästina bessere Entwicklungschancen habe, das Projekt für die Juden einen Raum zu schaffen, da Israel in die diabolischen Mühlen der Machtpolitik geraten sei. Die Etablierung des Staates Israel habe die Idee der freien und solidarischen jüdischen Gemeinschaft korrumpiert, wie ehedem die russische Revolution. Er bringt das dann sogar in ein, zwei Artikeln so ein bisschen zusammen und parallelisiert das, wie dieses Vorhaben halt der Kibbutzim-Bewegung und so weiter und die frühe, ja vor allem ja auch sozialistisch geprägte israelische Politik ganz schnell eine ähnliche Wendung macht wie nach der Oktoberrevolution und zu einer Machtpolitik wird, die ihm halt nach seinen moralischen Ansprüchen, die er mit dem Judentum verbindet, halt für ihn nicht vereinbar waren. Wie gesagt, er hat niemals das Existenzrecht von Israel da irgendwie aufs Spiel gesetzt oder meinte, dass das, er hat das klar dann auch gesehen, also vor dem Hintergrund der Nazi-Barbarei hat das alles seine Legitimität, aber er hätte halt, wie auch in der russischen Revolution, dann doch noch einen größeren Anspruch an das, was Befreiung sein soll. Und das hat er halt eben auch mit diesem zionistischen Projekt zusammendenken wollen. Ja, er schreibt selbst, dass seine Kritik eben, die er da gegen Israel vorbringt, auf einem System of Moral Maximalism basiert und dass er vor allem halt aus dem Judentum selbst begründen will. Ich will das hier noch, diese ambivalente Sache, ich finde das selbst immer ein bisschen schwer einzuschätzen, noch an einer Sache wiedergeben oder an einem Gespräch, dessen Gehalt sehr schwer einzuschätzen ist. 1952 führt er ein Interview mit Erich Fromm, von dem mir nicht klar ist, ob das wirklich ein Interview ist oder so ein bisschen ein Propagandagespräch für die Territorialisten. Ne? Also weil Fromm greift da Israel sehr radikal an. Also dass das gar nicht geht, was sie da machen mit ihrer Staatspolitik und so weiter und das wäre unter aller Kanone und damit könnte man sich gar nicht groß solidarisieren. Und bei Steinberg ist das halt eigentlich verhalten in seinen Schriften, so hat er sich nie geäußert und jetzt stellt er dann Fragen immer an Erich Fromm, die man eigentlich auch an ihn stellen könnte, und ich weiß nicht, ob das so ein sokratisches Gespräch ist, um diese Position der Territorialisten dann so herauszustellen, weil am Ende dann von dem Fromm dann so ein ganz großes Bekenntnis zu dieser Territorialisten kommt, als Alternative zum israelischen Staatsprojekt, was am Laufen ist. Aber er fragt dann selbst immer, ob Israel nicht die völlig notwendige und legitime Reaktion auf den Nationalsozialismus und dem Versagen der internationalen Gemeinschaft ist. Ob der staatliche Schutz der Juden nicht ein Segen und ein Geschenk für die Kinder Israels ist und ob Israel nicht ein Schritt in Richtung jüdische Normalität darstellt, zu dem es nun einmal keine vernünftige Alternative in einer antisemitischen Welt gibt. Ja, mir hat es nicht wirklich erschlossen, ob er das dann da ernst meint, weil das könnte man teilweise ihn selbst dann auffragen. Es ist eine schwierige Sache. Steinbergs Weg, um zum Schluss zu kommen, von der russischen Revolution zum Kampf für die europäischen Juden basiert auf der unbedingten, in seinem jüdischen Glauben gründenden Treue zur universalen Befreiung der Menschheit. Die immanente Verbindung zwischen dem Maximalprogramm der Emanzipation, der gescheiterten libertär-kommunistischen Befreiung der Menschheit von allen Herrschafts- und Gewaltverhältnissen und ihr Minimalprogramm, den Schutz der Juden vor den deutschen Herrenmenschen, ist nicht allein Steinbergs moralischem Verständnis des Judentums als Antizipation unteilbarer Humanität entsprungen, deren religiöser Fundierung wie sozialistischer Realisierung er Zeit seines Lebens wider alle Brutalität der bestehenden Ordnung die Treue hielt. Nicht weniger folgt Steinbergs Bündnis aus Sozialismus und Judentum der Erfahrung der totalen Konterrevolution, als welche sich dem linken Sozialrevolutionär und jüdischen Intellektuellen der Antisemitismus darstellte. Das darf eben angesichts seiner Kritik an Israel nicht vergessen werden. Der Kampf um Befreiung ist von der militanten Gegnerschaft gegenüber jeder Form antisemitischer Ideologie und Gewalt nicht zu trennen, ohne ihn zu verraten, da der Antisemitismus mit dem Juden am Ende auch die Idee der Freiheit und der Menschheit selbst vernichten will. Ich will Steinberg jetzt am Ende nochmal das Wort geben, dass das vielleicht deutlich macht, aus einer Schrift von 1921, Partei der linken Sozialrevolutionäre, angesichts der um sich greifenden antisemitischen Pogrome, die an ganz heftig waren während des Bürgerkriegs und die halt von der Konterrevolution entfesselt wurde. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz schönes Zitat, um den Vortrag zu beenden. So ist es, schreibt Steinberg, mit der Konterrevolution, welche die verschiedensten Gestalten annimmt, um ihre Ziele zu verhüllen und die sich am ehesten durch den brutalen und menschenfeindlichen Antisemitismus durch die Pogrome gegen Juden verrät. Wenn die soziale Reaktion irgendwo zum mörderischen Sprung ansetzt, so wisst, dass es schon lange davor in der Luft nach jüdischem Blut riecht. Und umgekehrt, wenn an irgendeinem Ort die Welle jüdischer Pogrome beginnt, so wisst, dass irgendwo in der Nähe sich auch die schmutzige und blutige Hand der Konterrevolution verbirgt. Wir wiederholen noch einmal, die jüdischen Pogrome sind Vorläufer der sozialen Konterrevolution. Daraus folgt jedoch nicht, das ist auch ganz spannend, dass man die ganze Aufmerksamkeit nur der letzteren, also der sozialen Konterrevolution widmen muss, und dass der Antisemitismus dann von selbst verschwindet. Eine solche Fragestellung wäre ein fataler Fehler, denn der blutige Antisemitismus ist nicht nur eine der giftigen Quellen des Stromes der sozialen Reaktion, sondern er selbst ist auch ein selbstständig strömender, giftiger Fluss, gegen den man auch einen dreifach besonders festen Damm bauen muss. Lasst uns denn diesen Kampf sowohl mit Hilfe des Staatsapparats, also der Sowjetunion, aber vor allem mit Hilfe der sozialrevolutionären Selbstständigkeit der jüdischen arbeitenden Massen führen. Danke, das war's.